Die Städte und Kreise in der DVRK konzentrieren sich ununterbrochen auf die Wiederherstellung der Wälder. Im Kreis Songgan vom Bezirk Jagang züchtet man in vielen Baumschulen zehntausende Setzlinge von Bäumen wie Akazien und Kiefern und trägt zur Bewaldung und Begrünung der ganzen Republik bei. In der Stadt Kaesong werden in der neuen zentralen Baumschule im Gebiet Bagyeon zahlreiche Setzlinge unterschiedlicher Baumarten wie Zirbelkiefer und Lärche von Changsong aufgezogen. Im Kreis Yodok vom Bezirk Südhamgyong werden die Arbeiten für die Wiederbewaldung einschließlich der Samensammlung und Baumgrubenaushebung nach präzisen Plänen forciert. Der Forstwirtschaftsbetrieb vom Kreis Sinje im Bezirk Nordhwanghae hat durch die Einführung neuer Methode die Überlebensrate der Baumsetzlinge auf fast 100% und die Produktion der Nadelbaumsetzlinge 1,5-fach so viel wie in der Vergangenheit gesteigert.